doch unser deutsches Volk nicht sein, das sich in stummes Schweigen hüllt, wenn sich sein Schicksal so erfüllt, dass es als Volk für alle, alle Zeit dem Tod und Untergang sicherlich geweiht. Wie kraftlos und total besiegt, so hilflos noch am Boden liegt. Der Wohlstandsnebel hüllt es ein. Kann das denn unser Volk noch sein? Das kann doch unser deutsches Volk nicht sein, das teilnahmslos und arg zerteilt nicht einmal mehr um Hilfe schreit, wenn Arglist ihm die eigene Sprache nimmt, willkürlich man sein Los und Leid bestimmt. Nicht erhebt aus eigener Kraft, weil es den Glauben nimmer schafft, dass es auf sich gestellt allein gelingt, ein freies Volk zu sein. Das kann doch unser deutsches Volk nicht sein, dessen hehrer Geist und Meisterhand viel Wert geschenkt dem Abendland und es bewahrt mit Kraft und kühnem Mut als seiner Freiheit höchstes bestes Gut. Sich seines Lebens rechts nichts wert und volle Gleichberechtigung begehrt. Das geht bei Gott der Welt nicht ein. Das kann das deutsche Volk nicht sein. Nein, das kann das deutsche Volk nicht sein.